leer. So leer, wie der Petersdom leer ist, wenn nur eine Fliege sich in ihm verliert. Weiter nichts. So leer ist der Kosmos. Trotz der vielen Millionen Galaxien und deren Milliarden und Abermilliarden Gestirne. So leer, dass ein Menschenleben nicht ausreicht, um zum nächsten Stern zu kommen. Das Licht braucht dafür 4 Jahre. Und schnelleres als das Licht gibt es nicht. 4 Lichtjahre, das sind über 30 Billionen Kilometer. Für das All wohl nur Millimeter. Selbst unsere Sonne, um die wir uns drehen, ist ein gewöhnlicher Stern von vielen am Rande einer der Spiralarme der Milchstraße. Sollte man unsere Galaxie so schnell wie das Licht durchschießen können, so brauchte man Jahre. 100.000. Und das ist nur wieder wie eine kleine Fliege in einem Dom. Um aber alle Dome des Universums so schnell wie das Licht zu durchrasen, das würde 20 Milliarden Lichtjahre dauern. Unendlich für uns. Das war ewig so. Und das wird auch ewig so bleiben, vermuteten einige berühmte Wissenschaftler. Aber sie irrten. Sie wurden widerlegt. Es war nicht immer so. Es gab einen Anfang. Vor ewigen Zeiten. Das ist vor dem Anfang. Nichts. Kein Universum, keine Galaxien, keine Sonnen, keine Erde. Nur nichts. Wenn man sich das vorstellen kann. Auch kein Laut. Es gibt keinen Raum, es gibt keine Zeit. Nicht ward Sand, noch See, noch Salzwogen, nicht Erde unten, noch oben Himmel, Gähnung, grundlos, doch Gras nirgend. Dann das Geräusch. Das allererste Geräusch, das es gab nach dem Nichts. Der Urschrei des Universums. Babyschrei. Aber wie? Vielleicht eine Art Silvesterfeuerzauber, das den Anfang feiert mit Millionen und Abermillionen Explosionen, der Nachhall heute noch zu hören ist, Milliarden Jahre später? Oder doch eher wie das Aufbrechen einer Muschel? Zu Anbeginn gab es nur die Luft und das Weltmeer und ein einziges Lebewesen, Ariob Enab, den alten Spinnenmann, der allein im grenzenlosen Raum umherschweifte. Eines Tages fand er einen gigantisch gewölbten Gegenstand, eine Mördermuschel. Er nahm sie in seine Hände und untersuchte jede Seite genau, ob er vielleicht eine Öffnung finde, durch die er ins Innere gelangen könne. Nun schlug er auf die Muschel. Sie klang hohl. Und da wusste er, dass sie hohl war. Er versuchte, sie mit Gewalt zu öffnen, aber auch dies misslang ihm. Darauf sprach er eine Zauberformel. Und als er es abermals versuchte, gelang es ihm, die Muschel so weit zu öffnen, um hineingehen zu können. Drinnen konnte er aber wegen der herrschenden Finsternis nicht sehen, denn es gab damals weder Sonne noch Mond, so dass er sich kriechend fortbewegen musste. Er stöberte herum, fand eine Muschel. Er bat sie, die Decke anzuheben. Das tat sie. Es gelang. Nun herrschte Licht in der Muschel. Er erblickte eine riesenhafte Raupe. Er fragte sie, Kannst du die Decke über uns noch ein wenig höher heben? Die Raupe sagte ja und spannte alle ihre Kräfte an, um die Muschel noch weiter zu öffnen, wobei salziger Schweiß an ihrem Körper herunterlief und sich in der unteren Hälfte der Muschel sammelte. Dort wurde er zum Meer. Als die Raupe aber die obere Muschelhälfte, die zum Himmel wurde, emporgehoben hatte, stürzte sie nieder und starb. Oder war es das Wort, das den Anfang auslöste? Ein Jetzt? Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Die erste Sekunde. Der Raum beginnt. Die Zeit beginnt. Aber sie beginnt mit einem weißen Fleck. Der erste, winzigste Teil dieser Sekunde ist durch keine mathematische Formel zu beschreiben, weil der Auftakt zwar außerhalb der naturwissenschaftlichen Gesetze liegt, nicht aber außerhalb unserer Fantasien. Der Ursprung des Universums war eine Leere, aus der ein Wesen hervorging. Dieses sandte ein vielfarbenes Licht in den Weltraum. Daraufhin entstanden Wind, Feuer, Schaum. Das Universum entsteht aus dem Chaos, als eine Gottheit Himmel und Erde voneinander trennte. Danach ging die Sonne auf und an ihrem Ausgangspunkt, dem Nabel der Erde, wurde eine Säule errichtet, damit Himmel und Erde voneinander getrennt blieben. Und die Erde ist der Mittelpunkt. Über uns verschiedene Sphären. Die Sphäre des Irdischen ist von der Sphäre des kristallenen Himmels umgeben, wie Hohlkugeln. Die erste trug den Mond, die anderen die Planeten und die entfernteste die Sonne. Das waren Vorstellungen der Wissenschaft und Philosophie. Richtiger? Erst Mitte unseres Jahrtausends stürzt Kopernikus die Erde aus dem Mittelpunkt in eine Umlaufbahn um die Sonne. Und 100 Jahre später bewies Galileo Galilei das neue Weltbild. Der große Newton sieht das Universum noch als eine Art kosmischer Uhr, die von Gott aufgezogen wurde und seitdem ununterbrochen nach seinen Gesetzen läuft, nach auch für uns erkennbaren Gesetzen. Es gibt eine perfekte Ordnung und eine eindeutige Struktur des Universums. Kant schloss aus solch regelmäßigen Bewegungsabläufen im Sonnensystem, dass das gesamte System aus einer Gaswolke hervorgegangen sein müsste. Aus einer rotierenden, scheibenförmigen Wolke aus Gas und Staub. Ich habe die Welt in das einfachste Chaos versetzt. Keine anderen Kräfte als die Anziehungs- und Zurückstoßungskraft zur Entwicklung der großen Ordnung der Natur angewandt. Auf das Ergebnis der Kantschen Überlegungen und Berechnungen gehen die modernen Szenarien immer noch zurück. Der sogenannte Urnebel. 4 Jahrzehnte später stellte der französische Mathematiker Pierre Laplace eine etwas abweichende Theorie auf. In seiner Ordnung und Berechenbarkeit geht er so weit, dass die Willensfreiheit des Menschen zur Illusion wird. Denn alle zukünftigen Ereignisse, selbst Kriege und menschliche Entscheidungen, können berechnet werden, wenn die Anfangsbewegungen aller Atome am Beginn der Zeit bekannt wären. Am Anfang also 0,00. 0,0000000000001 Sekunde. Ein Miniklumpen, nicht einmal Stecknadelkopf groß, aber so heiß. Feuer ist nicht so heiß, die Sonne ist nicht so heiß, millionenmal heißer und heißer noch. Nichts Vergleichbares. Und so dicht, so komprimiert, wie es komprimiert sein muss, wenn ein Universum mit der Größe eines fast unsichtbaren Punktes beginnen soll. Nichts Vergleichbares. Außerhalb jeglicher physikalischen Gesetze. berstend vor unvorstellbarer strahlender Kraft und unvorstellbarer strahlender Hitze. Berstend. Jetzt erst gelten die physikalischen Gesetze. Das All Tennisball groß inzwischen. Tausendmal glühender immer noch als unsere Sonne. Aber die Temperatur sinkt. Negativ geladene Positronen. Explodieren. Fetzen gegeneinander glühend. Elementarteilchen zur Energie erstarrt, beginnen sich aufzulösen. Wieder gegeneinander, immer wieder. Eingekesselt in dem wachsenden Miniklumpen, schlagen Plus und Minus aufeinander ein. Als sie einander näherten, Tiamat und Marduk, stürzten sie aufeinander los, begannen den Kampf. Marduk, Herr, entfaltete sein Netz, um sie zu binden. Er schleuderte ihr den bösen Wind ins Gesicht. Ein tobendes, explodierendes Strahlenmeer. Die überkochende Ursuppe. Alles ist enthalten für uns. Das Land, die Meere, die Erde, die Sonne, die Milchstraße und die Milliarden Galaxien. Kann das alles entstehen? Kann es werden? Nur wenn würde die elektrische Ladung um minimal geringes abweichen. Es gäbe keine Erde. Es gäbe nichts. Tiamat öffnete den Mund, ihn zu verschlingen. In diesen schleuderte er den bösen Wind, sie daran zu hindern, den Mund wieder zu schließen. Die wütenden Winde erweiterten ihren Leib, ihr Bauch schwoll an, ihr Mund blieb offen. Der berühmte Teilchenzoo des Mikrokosmos betritt die Arena. Die Quarks. Up and down. Charm and strange. Bottom and top. Neutrino, ein masseloses Teilchen. Antineutrinos, die Gegenspieler. Photon, ein Lichtquantum. Wirbel. Sie reagieren nicht so, wie man es erwarten könnte. Ein Elektron tut so, als ob es eine masselose Welle sei, obwohl es eigentlich ein Teilchen mit wohldefinierter Masse ist. Und niemand kann die Bahn verfolgen, die es nimmt. Zauberer, Hexenmeister, Kraftstrotze, Verwandlungskünstler, Narren, masselos, massevoll sind sie da, verschwinden, toben, kämpfen, zerstören sich, entstehen neu, gehen unter, entstehen neu. In dem Buch Chronik des Kosmos schreibt Nigel Calder: Der Raum war erfüllt von Strahlungsenergie. Das Universum war vollgepackt mit elektrisch geladenen Teilchen, die die Strahlungsenergie reflektierten und zerstreuten und den Raum undurchsichtig machten. Es gab damals genügend Masse für Millionen Universen. Materie und Energie waren völlig austauschbar. Und der wild umhergewirbelte Inhalt des Quarkgebräus wurde unentwegt vernichtet und wieder ergänzt. Die schwache Kraft belebte die Szene, indem sie die Eigenschaften einzelner Teilchen wahllos veränderte. Er schoss einen Pfeil ab, der ihr den Bauch durchbohrte, ihr die Eingeweide zerriss, das Herz öffnete. Als nächstes, mit dem Ablauf der Mikrosekunde, bezähmte die Kernkraft die wilden Quarks. Aus je drei Quarks entstanden Protonen und Neutronen. Kälte. Wie ein Gefrierschock. Die Ursuppe kühlt ab und expandiert dabei. Verdoppelt sich in Sekundenteilen. Verdoppelt sich. Immer schneller, immer größer. Schon jetzt größer als unser Sonnensystem. Aber die Hitze fällt, die Energie fällt. Gemetzel weiter, noch mit letzten Kräften. Es gehen mehr Teilchen kaputt, als neue entstehen können. Ende. Aber die erste Katastrophe wird verhindert, durch nur ein geringfügiges, zahlenmäßiges Ungleichgewicht. Darum überleben ein paar. So wenige, als ob von allen lebenden Menschen alle sterben würden, nur einer nicht. Er überwand sie, nahm ihr das Leben, warf ihren Leichnam auf den Boden, erhob sich über ihn. Mit seiner unerbittlichen Waffe spaltete er ihr den Schädel, schnitt er ihr die Adern durch. Der Nordwind trug ihr Blut weit fort. Sekunden nach dem Urknall. Protonen, positiv geladene Teilchen. Neutronen, ungeladene Teilchen. Jetzt gibt es fast doppelt so viele Protonen wie Neutronen. Sie verwandeln sich. Bei den ständig sinkenden Temperaturen werden aus Neutronen Protonen. Eine Sekunde ist vergangen. Die zweite Sekunde läuft. Die Zahl der Protonen hat weiter zugenommen. Trotz ständig abnehmender Hitze immer noch kein Ende der Verwandlung von Neutronen in Protonen. Immer noch keine Vereinigung der beiden zu Atomkernen. Die Sekunden laufen. 11, 12, 13, 14 Sekunden sind vergangen. Jetzt. Jetzt ist die Temperatur richtig. Atomkerne bilden sich. Fangen damit an. Neutron, Neutron, Neutron, Neutron, Neutron, Neutron, Neutron, Neutron, Neutron. Aber das geschieht nicht unmittelbar, weil das Universum sich immer noch so rasch ausdehnt, dass Kerne nur in einer Serie von schnellen Zweiteilchenreaktionen entstehen können. So kann aus einem Proton und einem Neutron der Kern von schwerem Wasserstoff oder Deuterium entstehen. Der Überschuss an Energie wird von einem Photon fortgetragen. Zusammenstöße. Deuteriumkern mit einem Proton. Deuteriumkern mit einem Neutron. Oder mit zwei Neutronen oder mit zwei Protonen. Entsprechend bilden sich Heliumkerne oder Wasserstoffkerne. Unstabil noch. Heliumkern, Wasserstoffkern, Wasserstoffkern. Wasserstoff. 3 Minuten. Eine thermonukleare Explosion. Aus dem kleinen Tennisball ist in 3 Minuten ein Feuerball mit einem Durchmesser von 40 Lichtjahren geworden. Ein unvorstellbar großer Koloss. 1 Milliarde Grad noch. Die Kernkraft zwingt Protonen und Neutronen zu stabilen Atomkernen zusammen. Aber um Atome zu bilden, müssten sich auch die Elektronen binden lassen. Sie lassen sich nicht binden, wehren sich, gehen lieber kaputt. 1/2 Stunde ist vergangen. Eine geringe Anzahl Elektronen überleben. Dadurch wird die völlige Zerstörung schwerer Materie verhindert. Eine Art Waffenstillstand beginnt. Es passiert fast nichts. Außer, dass die Temperatur sinkt. Sinkt. Jahrhundert um Jahrhundert. So vergehen 700.000 Jahre. Dann erst. Dann ist die Temperatur so weit abgekühlt, dass die Elektronen gezwungen werden, mit den Kernen stabile Atome zu bilden. Eine Atomhülle so groß wie ein Zirkuszelt. Wenn man es so vergrößern könnte, dann wäre der Kern immer noch so klein wie die Tränen des Clowns, die er vergießt zur Freude des Publikums. Nicht größer. Er nimmt die Ups und Downs, die Charms und Stranges, die Bottoms und Tops, setzt sie zusammen zu den Quarks. Aus denen baut er das Proton und das Neutron. Daraus den Kern. Um den Kern das kreisende Elektron. Fertig ist das Atom. Und dann? Wieder vergehen unvorstellbare Zeiträume. Dann gibt es keine freien Elektronen mehr. Das bedeutet Licht. Das Universum wird strahlungsdurchlässig. Elektromagnetische Strahlung bricht aus der Ursuppe hervor. Der größte Teil der Energie ist in Materie erstarrt. Die Gestalt eines Hühnereis. So erzählt eine Legende. Es gab weder Himmel noch Erde. Aus dem Weltenei entstieg Pan-Ku. Pan-Ku ist ein Zwerg mit einem Bärenfell, manchmal auch nur mit Blättern bekleidet. Als er entstiegen war, entstand aus den schweren Elementen des Eis die Erde und aus den leichten der Himmel. 18.000 Jahre lang vergrößerte sich der Abstand zwischen Himmel und Erde und im gleichen Maße wuchs auch Pan-Ku, sodass sein Körper den Raum zwischen beiden ausfüllte. Als er starb, verwandelten sich seine Körperteile in die verschiedenen Elemente. Wissen wir es besser? Warum? Weil wir mit Teleskopen, Radioantennen und Satellitenbeobachtungen im nahen Weltraum machen können? Aber sind wir nicht darauf angewiesen, was der Himmel an Licht und Strahlung anliefert? Dem Astronomen E.P. Hubble war es wahrscheinlich als erstem Menschen bewusst, dass unser Blick ins Weltall ein Blick in die Vergangenheit ist. Viele Milliarden Lichtjahre zurück. In die Zeit, als es die Erde noch nicht gab. Hinzu kommen jetzt die Erkenntnisse aus dem Mikrokosmos. In riesigen Teilchenbeschleunigern werden Elementarpartikel erzeugt. Die Zauberer aus dem Teilchenzoo. Die Erforschung des Größten und des Kleinsten. Beide Gebiete werden von Naturgesetzen beherrscht. Leider von verschiedenen. Das heutige Standardmodell beruht auf zwei physikalischen Teiltheorien. Der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Das eine beschreibt die Schwerkraft und den Aufbau des Universums im astronomischen Bereich. Die andere Theorie betrifft die Welt im Kleinsten, wo Millimeter schon der Maßstab für Riesen sind. Zwar lässt sich mit der einen der atomare Bereich, mit der anderen der Makrokosmos und die Mitte, unser Alltag, weiterhin mit Newton berechnen, aber sie passen nicht zusammen. Bis jetzt. Hinzu kommt: Je tiefer man in das Atom hinabsteigt, desto schneller fliegen die Bausteine. Da sie fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, wäre die Relativitätstheorie zuständig. Andererseits spielen sich kosmische Ereignisse wie der Urknall in solch winzigen Anfangsgrößen ab, wo nur die Quantenmechanik zuständig wäre. Wo ist die Verbindung? Wo ist die Weltformel, mit der sich alles erklären ließe? Wenn man die vier Grundkräfte auf eine einzige Urkraft zurückführen könnte. Schwerkraft. Elektromagnetismus. Starke Kernkraft, die den Atomkern zusammenhält. Schwache Kraft, die für die Radioaktivität verantwortlich ist. Wieder vergehen Sternenzeiten. 100 Millionen Jahre sich drehen, wie im Tanz. Die Schwerkraft kann eine Wolke in sich zusammenfallen lassen. Das heißt, sie zieht Materie eines riesigen Bereiches im Raum an und verdichtet sie zu einem immer kleiner werdenden Paket. Die schrumpfende Wolke wirbelt. Und das Ergebnis ist nicht selten ein um den gemeinsamen Schwerpunkt rotierendes Doppelsternsystem. Heißt es in der Zeitschrift Geo in einem Artikel von Reinhard Breuer. Ein Anfang und kein Ende. Galaxien bilden sich. Umeinanderwirbelnd, sich anziehend, abstoßend, anziehend, sich zusammenballend, immer noch tanzend. Vor Milliarden Jahren, in einem endlos langen Zeitraum, 300 bis 400 Millionen Jahre, entstand unsere Erde. Aus dem geteilten Ungeheuer beschloss er, ein Kunstwerk zu machen. Er schnitt sie in zwei, wie einen getrockneten Fisch. Er machte eine Hälfte fest, um den Himmel zu spannen, stellte Sterne als Ebenbilder der Götter auf. Die andere Hälfte Tiamats wurde zur Erde. Die Erde und die übrigen Planeten unseres Sonnensystems repräsentieren jedoch ein anderes Produkt dieses Wirbels. Das Gas, das im Zentrum der Schwerkraft sehr schnell zusammenströmt, wird extrem heiß. Dann verbrennt im Kern des neuen Sterns durch Kernfusion Wasserstoff. Dabei entsteht Helium. Aber außer Wasserstoff und Helium mussten die Elemente entstehen, die das Leben ermöglichen. Feuerfackeln. Von Horizont zu Horizont und noch weiter. gleißende Riesen plötzlich sind die Sterne, die sich aus Wasserstoffwolken gebildet hatten. Sie fackeln ihren nuklearen Brennstoff ab. Im Innern verschmolz Wasserstoff zu Helium, Helium zu Beryllium. Und daraus entstand Kohlenstoff. Meister Liezi, der chinesische Weise, sprach: Dieses Wandelbare wechselt und wird zur Eins. Die Eins wechselt und wird zur Sieben. Die Sieben wechselt wird zur Neun. Die Neun ist der Endpunkt dieses Wechsels. Das Reine und Leichte steigt empor und wird zum Himmel. Das Trübe und Schwere senkt sich herab und wird zur Erde. Kohlenstoff bildet das Rückgrat der Chemie des Lebens. Alle Atome stammen von Sternen. Sterne, die explodiert sind, lange bevor es Menschen gab. Sie sind in den Planeten und sie sind in unseren Körpern. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Wäre die Expansionsgeschwindigkeit eine Sekunde nach dem Urknall nur um ein Hundertmillionstel kleiner gewesen, so wäre das Universum wieder in sich zusammengefallen. Ein Artikel im Spiegel, was war vor dem großen Knall, beschreibt die Folgen. Der gesamte Bau des Universums beruht auf ungefähr einem Dutzend sogenannter Naturkonstanten. Dazu gehören Protonen und Elektronen, die Bausteine der Atome, sowie die bestimmte elektrische Ladung. Wäre sie nur etwas abgewichen, hätten die Sterne nicht Wasserstoff zu Helium verbrennen können. Dazu gehören die schwache und die starke Wechselwirkung zwischen den Elementarteilchen und die Schwerkraft. Wird auch nur eine einzige Komponente dieses allgegenwärtigen Kräftesystems minimal verändert, so geht ein gewaltiger Ruck durch den Kosmos. Atome brechen auseinander. Komplizierte Moleküle können nicht mehr gebildet werden. Gestirne schrumpfen oder explodieren. Ein anderes Weltall wäre entstanden. Welches? Vielleicht... Jetzt herrschte Chaos. Wassermassen bedeckten die Erde. Es herrschte Finsternis. Und es gab keine Götter. Dann tauchte eine Schlamminsel aus dem Wasser auf. Und hier entstand der erste heilige Schrein. Halbgötter kamen aus der Dunkelheit und sammelten Schilf. Sie stapelten das Schilf auf und bald kam ein göttlicher Falke, der sich auf dem Schilf niederließ. Allmählich verlief sich das Wasser und legte einen großen Teil der Schöpfungsinsel frei. Wäre ein Weltall entstanden ohne uns? Da es uns aber nun gibt, ist es etwa nur unseretwegen passiert? Hawking in seinem Buch »Eine kurze Geschichte der Zeit« schreibt darüber: Nach einer dieser Theorien gibt es entweder viele verschiedene Regionen des Universums oder viele verschiedene Universen, jedes mit einem eigenen Urzustand und vielleicht mit einem eigenen System von Naturgesetzen. Die meisten Werte würden zur Entwicklung von Universen führen, die zwar sehr schön sein könnten, aber niemanden beherbergen könnten, der diese Schönheit bestaunt. Am Anfang Anfang waren Himmel und Erde noch nicht voneinander getrennt. Und die Welt war eine chaotische Masse. Sie hatte die Form eines Eis, jedoch keine festen Abmessungen. Der reinere und klarere Teil des Eis wurde zum Himmel. Und der schwerere, dickere Teil, der länger wurde zur Erde. In diesem Stadium der Schöpfung trieb die Landmasse auf der Oberfläche des Urozeans wie ein Fisch, der sich auf der Wasseroberfläche tummelt. Wäre, wenn wir hinschauen? Und sonst verschwindet? Wie wir nur hören, wenn wir hinhören? Die australischen Ureinwohner glauben, die ganze Realität, das ganze Universum ist von einem großen Geist geträumt worden. Sie halten das Land, über das sie gehen, für eine Spiegelung des Traums des großen Geistes. Aber nicht nur die alten Mythen sind fantastisch, die der Wissenschaftler auch. Schon Leibniz behauptete, dass es unzählige Welten gäbe, deren jede in sich geschlossen ist und einen eigenen Charakter besäße. In jenen unbekannten Reichen würden vielleicht ganz eigentümliche Bedingungen herrschen. Beispielsweise ist eine Welt denkbar, die der unseren aufs Haar gleicht, mit der einen Ausnahme, dass Julius Cäsar nie den Rubikon überschritten hat. In einer anderen Welt könnte der einzige Unterschied sein, dass Judas keinen Verrat an Christus beging. Im Spektrum der Wissenschaft, Februar 82, in einem Artikel von George Gale. Auch wenn die Vielwelteninterpretation fantastisch anmutet, es gibt keine physikalischen Beobachtungen, mit denen man sie widerlegen könnte. Die Vielweltentheorie beruht auf einer Interpretation der Quantenmechanik. Quantenmechanische Vorhersagen können immer nur Wahrscheinlichkeiten angeben, mit denen bestimmte Ereignisse eintreten, aber niemals deterministisch festlegen, ob ein bestimmter Vorgang stattfinden wird oder nicht. Sogar viele gängige Elementarteilchentheorien nehmen an, dass es ursprünglich einmal mehr als vier Dimensionen gab. Das Universum spaltet viele Möglichkeiten. Theoretiker der Quantenphysik nehmen diese Möglichkeit ernst. Spaltung der Universen nach jeder Entscheidung. Jede Möglichkeit lebt in einem Universum, dort realisiert. Jede Möglichkeit lebt in einem Universum, dort realisiert. Wenn die Naturgesetze am Anfang außer Kraft gesetzt waren, warum nicht auch noch zu anderen Zeiten? Und was war vor dem Urknall? Selbst Einsteins Theorie lässt diese Fragen offen. Und wenn es überhaupt keinen Anfang gegeben hat? Ewig. Ohne Anfang, ohne Ende. Davon geht das sogenannte Steady-State-Modell aus. Doch aus den Gleichungen der Relativitätstheorie errechnete der russische Mathematiker Alexander Friedmann: Das Universum dehnt sich aus. Ein dynamisches Weltall ist möglich. Nein, sagt Einstein. Er wird das später als den größten Fehler seines Lebens bezeichnen. Er fügte eine sogenannte kosmische Konstante in seine Gleichung ein. Und das Universum war wieder statisch. Nicht lange. Denn der amerikanische Astronom E.P. Hubble beobachtete eine sogenannte Galaxienflucht. Alle beobachteten Galaxien bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit von der Erde weg. Bestätigt das nicht die ständige Ausdehnung des Weltalls? Werden nicht auch bei einer Explosion die Einzelteile weggeschleudert, so wie unsere benachbarten Galaxien weggeschleudert werden? Aber die Vertreter des Steady-State-Modells ließen sich nicht überzeugen. Sie leugneten zwar nicht die Ausdehnung, erklärten aber, dass dabei neue Materie geschaffen werde, um die zwischen den Galaxien entstehenden Lücken zu füllen. Beide wissenschaftlichen Modelle standen nebeneinander. Erst nach 2 Jahrzehnten wurde der Streit entschieden. Der berühmte Verfechter der Steady-State-Theorie, Fred Hoyle, gab auf. Die Urknalltheorie wurde zur Standardtheorie. Weil 2 amerikanische Radioastronomen, Arnold Penzias und Robert Wilson, durch Zufall die schwachen Radiosignale im Mikrowellenbereich entdeckt hatten. Diese Strahlung, das ist immer noch das Nachglühen des kosmischen Feuerballs, vor 700.000 Jahren nach dem Urknall entstanden. Das jedenfalls erkannten die Physiker der Princeton University. Einen weiteren Beweis lieferten die Daten des Weltraumobservatoriums an Bord der Raumfähre Endeavour. Nach Milliarden Jahren trifft das Licht eines der ältesten Sterne, eines sogenannten Quasars, auf das Weltraumobservatorium. In seinem Strahlenspektrum findet man Helium. Entsprechend der Theorie mussten beim Urknall 90% Wasserstoff und 10% Helium freigesetzt worden sein. Wasserstoff konnte schon immer nachgewiesen werden, nur Helium nicht. Erst jetzt. Professor Arthur Davidson, Astrophysiker, erläuterte: Es ist, als säße man in einem Zelt und plötzlich bohren sich Stoßzähne durch die Seitenwand. Da kann man ziemlich sicher sein, dass draußen ein Elefant ist. Trotzdem bleibt die Frage offen, was war vor dem Urknall? Plötzlich schien man der großen, vereinheitlichten Theorie ganz nah zu sein. Der Weltformel, mit der sich alles erklären ließ. Die Theoretiker hatten ein mathematisches Konzept entwickelt, in das sich auch die Schwerkraft eingliedern ließ. Die Theorie der Superstrings. Strings ersetzen die Teilchen. Atomteilchen sind keine Partikel, sondern Wellen. Keine Teilchen, die nur einen einzigen Punkt im Raum einnehmen. Die Wellen bewegen sich auf Linien, die eine bestimmte Länge haben. Eine Linie im Raum. Ein String ist etwas Langes, aber Eindimensionales. Nur lang. Nicht breit, nicht hoch. Man könnte sie also nur von oben sehen, nicht von der Seite, nicht von vorn. Aber da sie kleiner als Atome sind, kann man Strings sowieso nicht sehen. Ersetzt man die Teilchen mathematisch durch Strings, dann gibt es plötzlich 10 oder 26 Dimensionen. Vor dem Urknall. Die Superstring-Theorie beschreibt, was vor dem Urknall war. Der war nur ein Nebenprodukt eines noch größeren Ereignisses. Das Zerbersten des 10-dimensionalen Universums in 1 mit 6 und 1 mit 4 Dimensionen. Stephen W. Hawking fragt: Warum bemerken wir all diese zusätzlichen Dimensionen nicht, wenn es sie wirklich gibt? Warum nehmen wir nur 3 Dimensionen des Raumes und eine der Zeit wahr? Man nimmt an, dass die anderen Dimensionen in einem Raum von sehr geringer Ausdehnung gekrümmt sind. Etwa in der Größenordnung von 1 Millionen, Millionen, Millionen, Millionen, Millionstel Zentimeter. Die Dimension ist einfach zu klein, um von uns bemerkt zu werden. Es Edwin A. Abbott, 1884, Flächenland. Wir müssen uns dazu vorstellen, dass die Bewohner von Flächenland, sagen wir, auf der Oberfläche eines Tisches leben. Ein wichtigtuerischer Herr, Quadrat, erzählt uns stolz von den geometrischen Bewohnern Flächenlands. In seiner vielschichtigen Welt sind die Frauen die Geraden, Arbeiter und Soldaten die Dreiecke, Bürger des Mittelstandes die Quadrate und der Adel besteht aus Fünfecken, Sechsecken und Vielecken. Alles lebt in Glück und Frieden. Bis plötzlich eines Tages Bewohner vom Raumland das Flächenland betreten. Aber von Graf Kugel sieht Herr Quadrat nichts als Kreise. Er kann Graf Kugel lediglich in seinen Querschnitten wahrnehmen. Der russische Wissenschaftler Andrei Linde erweitert das Urknallmodell. Er beschreibt seine chaotische Inflation als ein gigantisch wachsendes Fraktal. In der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft heißt es: Ein Geflecht vieler sich aufblähender Blasen, aus denen unablässig weitere Blasen sprießen, die ihrerseits wieder Blasen, Universen erzeugen. Unser All ist nicht einmalig. Es ist ein überdimensionales Schaumbad, wo Energie berstend. Blasen blähen sich auf, andere schrumpfen, aufblasen, schrumpfen. Plötzlich, eine Blase explodiert in einem Feuerball. Urknall. Ein neues Universum beginnt neben den vielen, vielen anderen. Das wäre die zweite kopernikanische Revolution. Aber Andrei Linde vom Lebedev-Institut für Physik schränkt in seinem Artikel ein: Die Kosmologie baut hier auf hochspekulativer Fundamentalphysik, die vorläufig durch kein Experiment überprüft ist. Bleibt die Frage: Könnte unser Weltbild noch seltsamer werden? Durchaus. Bislang haben wir lediglich das einfachste inflationäre Szenario betrachtet. Nach gegenwärtigen Vorstellungen ist das Universum sowohl chaotisch wie homogen, expandierend und stationär. Es wächst, fluktuiert und vervielfältigt sich unablässig auf alle denkbaren Weisen, als ob es sich selbst an alle möglichen Lebensformen anpassen wollte, denen es eine Heimstatt geben kann. Thank you. Es könnte aber auch sein, das Weltall zeigt nur gegenwärtig eine Expansion, die später in eine Kontraktion übergeht, sich wieder zusammenzieht. Rücklauf, auch des Lebens. Am Anfang stünde der Tod und am Ende die Geburt. Stephen W. Hawking in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit. Die Gravitation bestimmt den großräumigen Aufbau des Universums, auch wenn sie die schwächste der vier Kräfte ist. Da die Gravitation stets als Anziehungskraft wirkt, muss sie sich entweder ausdehnen oder zusammenziehen. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie muss es in der Vergangenheit einen Zustand unendlicher Dichte gegeben haben, den Urknall, der den Anfang der Zeit markiert. Und muss es entsprechend bei der Umkehrung dieses Prozesses und dem Zusammensturz des gesamten Universums einen weiteren Zustand unendlicher Dichte in der Zukunft geben. Den großen Kollaps, das Ende der Zeit. Der Big Bang wäre dann nur eine Phase, in der auch die inzwischen aufgebauten schweren chemischen Elemente wieder zertrümmert würden, sodass der neue Zyklus im Wesentlichen mit Wasserstoff beginnt. Jede Schwingung des Weltalls würde 80 Milliarden Jahre dauern. Dann wieder das Geräusch. Das allererste Geräusch wieder. Nichts. Kein Universum, keine Galaxien, keine Sonnen, keine Erde. Nur nichts. Raumlos, zeitlos. Nichts. Nicht ward Sand, noch See, noch Salzwogen. Nicht Erde unten, noch oben Himmel. Gähnung, grundlos. Doch Gras, nirgend. Die Entwicklung beginnt wieder, mit einer Geschwindigkeit, als ob der Tennisball aus dem obersten Stockwerk eines Hochhauses fällt. Oberster Stock, Hadronenzeit, nächstes Stockwerk, Leptonenära. Und in dem Augenblick, wo der Tennisball unten aufschlägt, ist er schon größer als der Erdball. Dann... Eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, Millionen Jahre, Milliarden Jahre. Jetzt. Nach 2 Milliarden Jahren bilden sich aus den Wolken die ersten Milchstraßen wieder, Urgalaxien. Dann, nach circa 15 Milliarden Jahren endlich, wäre die Materie der Erde wieder im Wesentlichen aus Protonen und Neutronen aufgebaut, die ihrerseits aus Quarks bestehen. Und der Kosmos ist so leer, wie der Petersdom leer ist, wenn nur eine Fliege sich in ihm verliert. Weiter nichts. Der Urknall über die Lehre des Kosmos. Es sprachen Peter Lieck, Alexander Grill Marietta Bürger, Thomas Lang und Barbara Hinzen. Ton und Technik, Herbert Kuhlmann und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz, Peter Gräser. Manuskript und Regie, Karl-Heinz Knut. Redaktion, Kurt Hondrich.